ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 147 mit Ference Flamingos, The Contours, The G. Giles Band, Buddy Guy, Buddy DeFranco, Art Pepper, Giancarlo Barigozzi, John James, Bert Jansch, Packleg Sam und Henry Baby Tate, Curtis Gordon und The Searchers. Yeah. Jersey Beat aus Liverpool eröffnete diese Ausgabe von Framats musikalisches Fundbüro. Zuerst The Searchers, die in den frühen Jahren des Mersey Beats so 1961/62 als eine ernsthafte Konkurrenz für die Beatles angesehen werden mussten und die musikalisch mehr drauf hatten als zum Beispiel Rory Storm The Hurricanes der alten Band von Ringo Starr. The Searchers, benannt nach einem John Wayne-Western aus den 50er Jahren, konnten im Gegensatz zu den Beatles oder Rolling Stones kein eigenes Songmaterial schreiben. Davon waren auch Ferenc Flamingos meilenweit entfernt. Ein Nachteil für beide Bands, wie sich das in den nächsten Jahren zeigen sollte. Während The Searchers einen kommerziellen Durchbruch schafften und ihren Platz in der Rock- und Popgeschichte einnehmen, blieben Ferenc Flamingos eine lokale Band, die aber live regelmäßig abräumte. The Searchers nahm 1963 den Liverpooler Gassenhauer Maggie May auf. Gut 6 Jahre später gaben die Beatles eine Version davon auch auf Let It Be zum Besten. Ferenc Flamingos nahm im gleichen Jahr eine damals aktuelle Nummer von den Contours vom Motown Record Label auf. Die Liverpooler Bands mochten, genau wie die Londoner Bands Chuck Berry, waren aber eher Motown, Rockabilly und Girl Groups affin als die Bands aus London, die Bo Diddley, Muddy Waters oder Howling Wolf bevorzugten. Das Stichwort The Contours fiel bereits. Es folgen zwei ihrer bekanntesten Platten, die Originalversion von 1962, Do You Love Me, sowie First I Look at the Purse von 1965, gefolgt von einer Live-Version der G. Giles Band des gleichen Liedes aus dem Jahre 1972. Und im Jahr davor fungierte die G. Giles Band als Begleitung für Buddy Guy und This Old Fool. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Work, work, will you driving me crazy? Work, work, until the little bit the way they swing and sway. Some fellas like the way they talk and dig the things they say. I don't care if she wobbles like a duck and talks with the lips. I still think that I'm a good look if the dollar bills are crisp. But I want me some first money. First I look at the purse. She could be covered with the rash. First I look at the purse. Long as she got some cash. First I look at the purse. I want a big fine car. First I look at the purse. A one butt suit. First I look at the purse. Like a Hollywood star. All right, now are you ready to get down? I said, are you ready for some rock and roll? Let's hear it for Jay Giles Band. Some fella look at the eye, some fella look at the nose, some fella look at the side, some fella look at the toe. Wait a minute, I don't care if the eyes are red, I don't care if the nose is long, I don't care if she's underfed, I don't care if her clothes are worn. But I look at the first, come on. If the teeth are big, I don't care if the hair is a wig. Why waste time looking at the waistline? But I look at the purse. Come on. A woman can be fine as can be. I don't care, she wobbles like a talk with a lip. I still think I'm in good luck with them dollar bills all crisp. Come on. Then I look at the purse. Then I look at the purse. Then I look at the purse. Then I look at the purse. Come on, baby. I don't care, man, you got yourself around. All I want is your pretty green can. Want me a suit, or want me a coward? Want me to look like a Hollywood star? Money! I want money! Hey, boy, the wife, babe! I need money! Lemonade! First I look at the purse, come on, baby. First I look at the purse, yeah. Come on, burn, I look at the bird. Don't you try me, burn, I look at the bird. say now, this so cool. Lord, it's falling in love again. Cause I haven't had no love in. Cause it's a God who knows the wind. Well, I went to my doctor not later than yesterday. Something wrong, son, but Buddy Guy geht es zum Klarinettenspielenden Buddy DeFranco und seiner Aufnahme Blues Connotation, also der Sinn des Blues, 1964 aufgenommen, mit dabei unter anderem Schlagzeuger Art Blakey. Produziert hatte das Ganze Leonard Feather, der sowohl Jazzmusiker, Jazzkritiker als auch Komponist war. Von 1966 bis 1974 war DeFranco übrigens Bandleader des Glenn Miller Orchesters. Buddy DeFranco mit Blues Connotation 1964. Klarinettisten Buddy DiFranco, geboren an der Ostküste in New Jersey, geht es zur Westküste und dem Altsaxophonisten Art Pepper, der hatte mit 9 Jahren auch auf der Klarinette begonnen, aber mit 13 Jahren auf das verwandte Altsaxophon gewechselt. 1925 geboren war Art Pepper 2 Jahre jünger als DiFranco. In den 50er Jahren zählte man Pepper zu den Cool-Jazzern und DiFranco zu den Bebopper. 1982, dem Aufnahmejahr von Mambo Koyama und zugleich dem Todesjahr von Art Pepper, war dieser der Schublade allerdings schon entwachsen. Thank you. sehr langes Stück. Art Peppers Karriere reichte auch immerhin von 1946 bis 1982, wurde aber von mehreren Gefängnisaufhalten unterbrochen. 1954 bis 56, 1960 bis 61, 1961 bis 64 und dann nochmal 1965. Grund war die Heroinsucht von Pepper. Die letzten beiden Gefängnisaufenthalte waren übrigens im berüchtigten Gefängnis von San Quentin. Von den USA geht es nach Italien zum Jazzflötisten und Saxophonisten Giancarlo Barigozzi. Seit 1953 schon aktiv, betrieb er als Tontechniker in Mailand das Studio Barigozzi, das von Werbejingles über Soundtracks bis zum Pop und Jazz alles aufnahm, unter anderem auch US-Größten wie Sun Ra, Art Blakey oder Max Roach. Wir hören von 1976 The Giancarlo Barigozzi Group mit Golden Eye. Zeit für akustische Gitarrenmusik. 1978 spielte John James den Victory Rack ein. John James kommt aus Wales, wurde dort 1948 geboren. Bert Jansch kam aus Glasgow, Schottland und wurde 5 Jahre vorher geboren. Auf Henry Martin ist er im Duo mit dem englischen Gitarristen John Ranburn zu hören. Aufgenommen wurde das Ganze 1966 im Londoner Stadtteil Camden. Thank you. Sowohl John James wie auch Bert Jansch und John Renborn wurden durch die Bluesmusik und dort speziell von Country Blues und Ragtime beeinflusst. Peckleg Sam, der zusammen mit Henry Baby Tate 1970 den Freight Train Blues hatte, verlor ein Bein als 19-Jähriger 1930, als er wieder einmal illegal auf einem dieser Züge zu springen versuchte. Das ging schief, aber der Sänger und Mundharmonikaspieler und auch Tänzer ließ sich nicht unterkriegen und machte einfach weiter. 1972 trat er sogar noch bei der letzten aktiven Madison Show der USA auf. Gitarrist Baby Tate, 1916 bis 1972, hat er nicht nur mit Peg Leg Sam gespielt, sondern unter anderem auch mit dem Blues-Gitarristen Pink Anderson, dem Pink von Pink Floyd. I've got to leave. All right, then. All right. Abschluss von Framats musikalisches Fundbüro kredenzt uns ein nicht sehr bekannter Sänger aus dem Süden der USA, ein Mix aus Western Swing, Rockabilly und Country Music. Curtis Gordon lebte von 1928 bis 2004 und wurde sowohl von Ernest Tubb und Bob Wills wie auch Elvis Presley beeinflusst. Viel Spaß nun mit Curtis Gordon und Mobile Alabama und Dragon aus den mittleren 50er Jahren. Danke für die Aufmerksamkeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, Frank Matthias. Hey, come on, man, that dragon battle, man. Everybody, come on. I got a date with my baby about a half past eight. I don't have to worry, she won't be late. We're going downtown with the cats on me. We're going downtown to drag Main Street. Drag, drag, all night long. Drag, drag. Hey! ever go home. Dragging me till the break of dawn, dragging Main Street all night long. Everybody now, let's go. I pulled it in low, double clutching twice. I hear the cats holler, man alive. Drag, drag, all night long. Drag, drag, never go home. Dragging Main till the break of dawn. Dragging Main Street all night long. Last night, we'll all line up side by side. When we get single, we throw it in low, and everybody holler, go man, go. Drag, drag, all night long. Drag, drag, never go home. Dragging Main till the break of dawn. Dragging Main Street all night long. Dragging M-O-B-I-L-E. That's the place that means the world to me. If you plan a vacation, you should choose Mobile, Alabama. You lose your blues. Sights them there you wanna see, including the brand new Dolphin Island Beach. Mobile, Mobile, Alabama. Mobile, Mobile, Alabama. Mobile, Mobile, Alabama. The place that means the world to me. Your friends and we will meet down in Mobile on Dolphin Street. Mobile, Mobile, Alabama. Mobile, Mobile, Alabama. Mobile, Mobile, Alabama. The place that means the world to me. Trail and a motor car too. Just anything you want to do. And there's a place you'll want to see. It's Bell and Draft Garden. Yes, sirree. Mobile, Mobile, Alabama. Mobile, Mobile, Alabama. Mobile, Mobile, Alabama. The place that means the world to me. Mobile, Mobile, Alabama. Mobile, Mobile, Alabama. Mobile, Mobile, Alabama. The place that means the world to me. Mobile.